Die ausländischen Gäste wie die Delegation für die japanisch-koreanische Freundschaft für die Verbindung durch Zuze besuchten am 27. Juli den Sonnenpalast Kumsusan und erwiesen den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.